Warnungen des Körpers. Im Zoo hatte Darwin Angst vor der Viper und konnte dieses Gefühl nicht willentlich abstellen. Angst ist vermutlich die typischste aller Emotionen. Manche Forscher unterscheiden terminologisch zwischen Emotion und Gefühl, aber in der Alltagssprache sind diese Ausdrücke meist austauschbar. Weil wir im Deutschen das Wort Gefühl allerdings auch für Körperempfindungen wie Schmerz und Kälte verwenden oder für motorische Fähigkeiten wie das Ballgefühl, muss man sich vergegenwärtigen, dass Emotionen eine besondere Klasse unserer Gefühle oder allgemeiner unserer mentalen Zustände darstellen. Neben Angst kennen wir noch andere Emotionen: Wut, Traurigkeit, Freude, Ekel, Scham, Gewissensbisse, Neid, Eifersucht oder Hoffnung. Fast jede Emotion kann auch bei moralischen oder politischen Fragen eine Rolle spielen. Die Angst vor Kriminellen, vom Rechtsruck, vor Terroranschlägen, der Arbeitslosigkeit oder vorm Reaktorunglück sind nur einige der offensichtlichen Beispiele. Daher muss man zuallererst besser verstehen, was Emotionen eigentlich sind. Alle Emotionen zeichnen sich durch dieselben Merkmale aus. An Darwins Angst vor der Schlange kann man das gut verdeutlichen. Erstens sind Emotionen automatische Verhaltensmuster. Wie Darwin beschreibt, haben wir kaum aktive Kontrolle darüber, dass sie auftauchen und wie wir dann reagieren. Wir können uns zwar manchmal selbst beruhigen, nachdem wir uns erschreckt haben, oder uns Ängste abtrainieren, zum Beispiel Flugangst, doch das sind immer nur indirekte Wege der Kontrolle. Selbst geübte Bungee-Springer müssen sich einen Ruck geben, um in die Tiefe zu springen. Angst ist zweitens immer auf etwas in unserer Umwelt gerichtet. In Darwins Fall die Schlange. Alle Emotionen haben diesen Bezug, eine Intentionalität, wie Philosophen sagen. Wir erleben nicht einfach so Angst, sondern haben immer Angst vor etwas. Ebenso bei anderen Emotionen. Wir ärgern uns über den Computerabsturz oder hoffen auf gutes Wetter. Die Objekte der Angst müssen dabei nicht tatsächlich existieren. Es reicht schon, wenn wir es glauben, wie bei der Angst vor dem Monster unterm Bett. Angst erleben wir drittens subjektiv in unserem Bewusstsein, und zwar auf einer Skala der Intensität, die von leichter Nervosität bis zur blanken Panik reicht.